Die Ansteckungsgefahr innerhalb einer Region hat auch Einfluss auf die Persönlichkeitsprofile der dort lebenden Menschen, besonders auf das Merkmal Offenheit. Menschen mit einem hohen Wert an Offenheit sind neugierig, gehen Risiken ein und weichen gerne von sozialen Normen ab. Diese Einstellungen können dazu führen, dass sich Schadstoffe verbreiten, etwa wenn man Hygieneregeln missachtet. In Gegenden mit hoher Ansteckungsgefahr haben Menschen einen niedrigen Wert an Offenheit oder umgekehrt ausgedrückt eine starke Ekelneigung und damit eine Vorliebe für das moralische Prinzip Reinheit. Übrigens kann man anhand der Verbreitung von Parasiten besser vorhersagen, welche moralischen und politischen Einstellungen die Menschen in verschiedenen Weltgegenden haben, als wenn man von der durchschnittlichen Lebenserwartung oder der ökonomischen Entwicklung der verglichenen Länder ausgeht. Dass ein erhöhtes Infektionsrisiko die Moral beeinflusst, kann man auch unabhängig von geografischen Faktoren nachweisen. Kranke und geschwächte Menschen ekeln sich schneller als gesunde, sind dem Neuen gegenüber weniger offen und haben konservativere Einstellungen. Selbst Gedanken an Infektionen machen Menschen Fremden gegenüber verschlossener. Versuchspersonen, die Filme über Infektionen sahen, urteilten danach beispielsweise strenger über Einwanderung als die Vergleichsgruppe. Auch in Zeiten von Infektionsgefahr sind Menschen fremdenfeindlicher. In einem Versuch während der Schweinegrippe-Epidemie 2009 haben Personen mehr Vorurteile gegenüber Immigranten geäußert, wenn man sie zuvor auf die Seuche aufmerksam gemacht hat. Testpersonen, die eine Schutzimpfung hatten, ließen sich davon nicht beeindrucken und gaben deutlich liberalere Antworten. Auch der Ausbruch von Ebola in Westafrika im Jahr 2014 war politisch relevant. So legen Studien nahe, dass in den USA die Angst der Menschen vor Ebola bei den Kongresswahlen von 2014 den Sieg der Republikaner, also der Konservativen, begünstigt hat. Mit einem Wort, Konservativismus ist ein Gefahrenabwehrsystem, das sich aus Angst und Ekel speist. Was auf den ersten Blick absurd anmutet, ist inzwischen empirisch gut belegt.